Die Brüder Freimaurer berichten über die Stellung der Johannesmaurerei innerhalb des freimaurerischen Systems, so die Freimaurerzeitung des Jahres 1874, Zitat: Was soll uns Johannes? Nichts anderes als uns einen friedlichen Namen leihen, damit wir unsere Feinde überrumpeln. Was sollen uns die Formen der Loge? Sie sollen uns verstecken vor unseren Feinden, wenn wir Unglück haben. Zitat Ende. Der bekannte 1891 verstorbene Freimaurerpapst, Bruder Pike, der Vorsitzende des Supreme Council des alten und angenommenen schottischen Ritus von Charleston, also ein ganz Wissender, nennt die Johannesgrade nur den Vorhof und die Vorhalle des Tempels und sagt, Zitat, ein Teil der Symbole wird dort allerdings dem Lichtsuchenden erklärt. Er wird jedoch absichtlich durch falsche Auslegungen irregeführt. Es wird nicht beabsichtigt, dass er verstehe, es wird vielmehr beabsichtigt, dass er sich einbilde, er verstehe. Die wahre Auslegung ist den wirklich Eingeweihten, den Fürsten der Maurerei, vorbehalten. Zitat Ende. Wer denkt da nicht an Methoden von Jesuitenpriestern? Sie decken sich auch mit den Klagen des österreichischen Bruders Dr. Julius Goldenberg, der die drei ersten Grade stets im Unklaren oder gar getäuscht werden, während man von ihnen blinden Gehorsam verlange. Bruder Prediger Dr. Fischer, Redakteur der Leipziger Freimaurerzeitung, sagt noch darüber bei Besprechung der Hochgrade Folgendes, Zitat, die Verfassung ist noch die alte und ebenso bedenklich, wie sie war. Wo Grad auf Grad sich türmt, der Höhere jedes Mal durch die schwersten Eide verschlossen vor dem Darunterstehenden, jedes Mal weniger und darum enger verbundene Mitglieder umfassend und ohne Verantwortlichkeit und ohne Kontrolle, aber nicht ohne Mittel und Einfluss, sogar mit dem Rechte versehen, unbedingten Gehorsam fordern zu dürfen, wenigstens immer in der Lage ist, anderen sagen zu können, dass sie aus Mangel an vollständiger Übersicht und ausreichender Erfahrung den Bund noch nicht zu beurteilen vermöchten, da sind ja diese Unteren nur blinde, willenlose Werkzeuge, nur Brüder, wie etwa der zweijährige Knabe neben dem 30-jährigen Manne. Zitat Ende. Über die Bedeutung der Schottenlogen lesen wir in der Freimaurerzeitung des Jahres 1874, Zitat, der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in den Hochgraden. Dort machen wir den Fortschritt, die Politik und die Weltgeschichte, darum die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des schottischen Ritus. In ihm haben unsere Väter ihre glorreichen Taten vollbracht, die Tyrannen gestürzt. Zitat Ende. Die Revista Masonica schreibt, Zitat, die Freimaurerei will den unbeschränkten Fortschritt der Menschheit, und dem sind alle sozialen Institutionen ihres konservativen Geistes wegen entgegen, mithin muss die Freimaurerei in gewissen Zeiten konspirieren und kämpfen, und daher sind das Geheimnis und erfahrene Häupter nötig. Dieses Geheimnis wird beschützt, und diese Häupter werden herangebildet durch den schottischen Organismus. Solange die Mission der Rosenkreuzer und der Kadoschritter nicht beendet ist, wäre es ein Irrtum und ein Verbrechen, sie abzuschaffen. Zitat Ende. Ein Großbeamter der Großloge in Wien meinte kürzlich, Zitat, im höchsten Rate wird der Gedanke geboren und zur Ausführung den niederen Graden weitergegeben. Von der obersten Stelle ausgehend nimmt er in steter Selektion seinen Weg bis zur Loge ersten Grades, dort soll er zur Tat werden. Jede Loge höheren Grades besorgt die Zuteilung der Arbeitsleistung und entscheidet Kraft ihrer höheren Einsicht, wie viel sie davon an die Logen tieferen Grades überantwortet. Zitat Ende. Die Freimaurerzeitung von 1876 erläutert einen Sonderfall. Zitat, der Zweck des schottischen Großorients von Ungarn ist kein anderer, als alle Intelligenz des Bundes zu organisieren, um über sie in dem geeigneten Zeitpunkt verfügen zu können, wenn die Revolution gegen Österreich losbricht. Zitat Ende. Das System des alten und angenommenen schottischen Ritus ist in Charleston neu gestaltet worden von dem Schneider Pirnett und dem Tanzlehrer Lacorne und beherrscht seitdem mit seinen 33 Graden die Freimaurerei. Die Brüder des alten und angenommenen schottischen Ritus führten den Tanz von Charleston ein, zum Zeichen, dass die ganze Welt nach ihrer Pfeife tanzt. Da aber in diesem 33-gradigen System außer den drei untersten Johannesgraden nur wenige andere Grade noch eine Bedeutung haben, wie zum Beispiel der 18. Grad, Fürst von Jerusalem, und der 30. Grad, der Kadosch-Grad, so nähert sich die Gradzahl sehr den Systemen der sogenannten christlichen altpreußischen Großlogen. Heute arbeitet nach diesem System die symbolische Großloge von Deutschland. Die Gesetzbücher der altpreußischen Großlogen, die alles Mögliche enthalten, umgehen eigenartigerweise die Aufgaben der Schottengrade und anderer Hochgrade, die wir, wie erwähnt, in den Andreas- und auch in den Kapitelgraden der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, ebenso in den Graden der großen Nationalmutterloge und in den innersten und inneren Orient der Großloge zur Freundschaft finden. Diese eben aufgeführten Schottengrade bilden nach freimaurerischem Ausspruch in den einzelnen Schottenlogen und unter sich seit Ende des 18. Jahrhunderts eine Einheit, einen Privatverein im Bunde mit eigener Verantwortung und eigenen Angelegenheiten. Äußerlich betrachtet sind die Mitglieder der obersten freimaurerischen Behörden der einen Großloge wechselseitig Ehrenmitglieder bei den beiden anderen. Die Schottenlogen sind auch in Van Dalens Freimaurerkalender, der die Freimaurerei der ganzen Erde behandelt und alle Johanneslogen Deutschland und anderer Staaten wiedergibt, nicht aufgeführt. Er schweigt sich über die Schottenlogen und Kapitellogen vollständig aus und begünstigt ihre Verhüllung. Wir finden sie jetzt in anderen Geheimbüchern und Geheimschriften. In dem Gesetzbuch der großen Landesloge der Freimaurerei von Deutschland sind die Gesetze und Verordnungen für die höchste Ordensabteilung und die Kapitel nicht aufgenommen. Sie stehen in einem Separatheft, dem Roten Buch, das jedem Kapitelbruder leihweise überlassen werden kann. In der Grundverfassung des Bundes der Freimaurer der großen nationalen Mutterloge in den preußischen Staaten, genannt zu den drei Weltkugeln, Berlin 1895, im Artikel 34 ist das Bundesdirektorium als oberste Behörde in den äußeren Angelegenheiten des Bundes genannt und dabei angegeben, dass dieses Bundesdirektorium in den inneren maurerischen Angelegenheiten den Namen Höchster Innerer Orient führt. Dann heißt es, als solcher ist das Bundesdirektorium zugleich die Oberbehörde der altschottischen Loge unter dem Namen Altschottisches Direktorium. Das ähnelt schon dem alten schottischen Ritus von Charleston. Während nun in der Grundverfassung die Aufgaben des Bundesdirektoriums auch als höchster innerer Orient angegeben sind, sucht man vergebens nach den Aufgaben des altschottischen Direktoriums. In den Bundesgesetzen von 1928 sind die Aufgaben noch dürftiger. Im Grundgesetz der großen Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, Berlin 1906, ist gesperrt angegeben, dass der innerste Orient für sich und die inneren Oriente besondere Gesetze besitze. Über diese schweigt man sich aber aus. Der deutsche Staat und die Landesregierungen lassen sich beides bieten, während sonst jeder Verein seine Satzung vorzulegen hat.